Spanische Medien verwenden für die politischen Kampagnen einen Ausdruck, der verdeutlichen soll, wie schmutzig und unmoralisch sie waren. Kloaken des Innenministeriums. Der Madrider Politikwissenschaftler Pablo Simón spricht sogar vom möglicherweise wichtigsten Politskandal Spaniens und vergleicht ihn mit der Watergate-Affäre in den 70er Jahren in den USA. Lo que estamos hablando aquí es probablemente uno de los escándalos políticos más importantes de España a nivel del Watergate. Wie bei Watergate geht es auch hier um Machtmissbrauch einer Regierung, konkret der konservativen Regierung unter Ministerpräsident Rajoy, die zwischen Ende 2011 und Mitte 2018 im Amt war. Das Innenministerium und verschiedene Medien haben gemeinsame Kampagnen gestartet. Sie brachten Fake News in den Umlauf, vor allem um der Linkspartei Podemos zu schaden. Das kam jetzt in einem Untersuchungsausschuss des spanischen Parlaments ans Licht. Das Innenministerium wollte eine direkte Verbindung zwischen Podemos und der Ex-Regierung von Venezuela unter Hugo Chávez herstellen, vor allem in Fragen der Finanzierung. Denn einige führende Podemos-Mitglieder waren früher als Berater für Chávez tätig. Das Ziel, das Ansehen von Podemos sollte geschwächt werden, sodass die Partei nicht an die Regierung kommt. Ein Abgesandter des spanischen Innenministeriums soll einem venezolanischen Ex-Minister Protektion angeboten haben. Im Gegenzug sollte dieser behaupten, Hugo Chávez habe 7 Millionen Euro an Podemos gezahlt. Eine entscheidende Rolle spielten bei den Kampagnen offenbar auch korrupte Beamte der spanischen Polizei. Die Online-Zeitung El Confidencial hat einen Mitschnitt eines geheimen Treffens in New York zwischen ehemaligen Regierungsvertretern aus Venezuela und spanischen Polizeifunktionären veröffentlicht. Das sollen die Worte eines Kommissars sein. Wenn Sie uns helfen, dass Podemos nicht kommt, verdammt nochmal, das wäre doch das Beste für uns alle. Der Chef der Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, spricht von unglaublichen Vorgängen. In Spanien kann sich also eine Gruppe Polizisten eigenständig ein Flugzeug nehmen und Ex-Ministern eines anderen Landes Geld und eine falsche Identität versprechen. Man fasst es nicht. Von der damaligen spanischen Regierung hat sich bisher niemand zu all dem geäußert. Gut 3 Wochen vor der spanischen Parlamentswahl hätte die konservative Partei PP sicher gerne auf solche Nachrichten verzichtet. Doch auch wenn das Ganze das Niveau der Watergate-Affäre haben sollte, Politologe Simón glaubt nicht, dass es den Konservativen bedeutend schadet. Es gibt eine große Wählerschicht, die sich vehement gegen Podemos stellt. Diese Wähler sehen diese Entwicklungen also als nicht wirklich schlimm an, sondern als etwas, das gemacht werden musste. Es ist sehr hart, das zu sagen, aber für die konservative Wählerschicht in Spanien ist das kein Skandal. Die juristische Aufarbeitung hat schon begonnen und die Staatsanwaltschaft bereits klargestellt, dass sie keinerlei Indizien dafür sieht, wonach Geld aus Venezuela an die Partei Podemos geflossen ist.